Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Dieser 25. April 2019 ist wirklich ein wunderschöner Tag. Wenn wir aus dem Fenster gucken, sehen wir die Sonne. In ganz Deutschland scheint sie. Das ist schön, aber wir wissen eben, es herrscht auch große Trockenheit in Deutschland. Dürre. Es hat die ersten Waldbrände schon gegeben. Und wir haben es anfangs schon gesagt, Herr Feil, man spürt es sozusagen am eigenen Leib. Die Klimakrise verschärft sich. Und das sagen auch die Grünen. Die Chefin der Grünen, Annalena Baerbock, hat jetzt gerade der Süddeutschen gesagt, die Bundesregierung muss in die Puschen kommen, so ihre Worte, und umweltschädliches Wirtschaften teurer machen. Ist das der Weg? Es ist auf jeden Fall ein Teil eines Weges. Also ich glaube, es geht ganz grundsätzlich um die Frage, dass wir Freiheit, also auch ökonomische Freiheit, verknüpfen müssen mit der Frage der Haftung und der Verantwortung. Das heißt, wenn ich ein Produkt in die Welt bringe, verkaufen will, was nachweislich Schäden mittelfristig, langfristig produziert, dann muss derjenige, der das tut, auch zur Verantwortung gezogen werden. Das heißt, das Produkt muss entweder durch eine staatliche Regulierung teuer gemacht werden, also durch eine CO2-Steuer zum Beispiel, oder derjenige muss auch im Sinne des Strafrechts, das ist jetzt ein neuer Gedanke, zur Verantwortung gezogen werden. Also wir haben einen internationalen Gerichtshof für Menschenrechte in Den Haag, also bei Verletzungen dieser Menschenrechte, wenn auch ein Staat nicht in der Lage ist, da einzuschreiten, dann gibt es sozusagen ein internationales Recht, was nationalem Recht übergeordnet ist. Und das sollte dringend auch eingeführt werden, also für Umweltverstöße. Gerichtshof für Klimavergehen. Nicht nur für Klima, generell auch. Wir haben ein Artensterben, sozusagen Verbrechen, ein Ecocide, also Verbrechen, wenn man so will, für den Mord an der Erde. Sie sagen das so. Wir wissen, Sie sind natürlich auch aktiv in diesem Thema. Sie recherchieren gerade für ein neues Projekt zum Thema Klimaschutz auch. Da ist ja die Kernfrage, warum ist eigentlich so wenig passiert in den letzten 20, 30 Jahren? Ich meine, natürlich ist jetzt heute und letztes Jahr war die Dürre, heute ist es so warm, es ist erst April. Jetzt erspüren wir es wirklich am eigenen Leib. Aber wissen, weiß man es ja eigentlich schon lange. Tun wir schon lange. Ja, es gab in den 80er Jahren auch interessanterweise von den großen Erdöl- und Gaskonzernen, also Shell und Exxon, Studien von eigenen Wissenschaftlern, sozusagen im Hause von Shell und Exxon, die damals schon, und zwar alle in diesem Beratergremium, alle zu 100% gesagt haben, wir riskieren mit einem weiteren Ausstoß in diesen Mengen von CO2 einen menschengemachten Klimawandel mit den Folgen Schmelzen der Polklappen, Anstieg des Meeresspiegels, Migration. Das ist alles schon da. Alles Wissen, bekannt. Das ja. Wissen gab es. Was ist passiert? Also, sowohl Shell und Exxon haben Millionen in die Gegenpropaganda gesteckt. Sie haben Institute unterstützt, die Climate Coalition, die dafür gesorgt haben, dass dieses Wissen in Frage gestellt wurde, dass es aufgeweicht wurde, dass der Zweifel gesät wurde. Was war die Folge? Dass der Druck aus der Politik genommen wurde nach dem Motto Zeit gewinnen. Es ist ja umstritten. Es gibt ja Zweifel. Die einen sagen das. Es ist ein Streit unter Wissenschaftlern. Das ist 97% der Wissenschaftler weltweit, die sagen, dieser Klimawandel ist menschengemacht. Gegenüber 3% von Wissenschaftlern, die sagen, dieser Klimawandel ist durch Sonneneinstrahlung und so weiter oder eine natürliche Abfolge von Schwankungen. Und das zeigt ja, dass diese 3% es in Amerika beispielsweise geschafft haben, dass 50% der Amerikaner immer noch glauben, der Mensch, die These des menschengemachten Klimawandels ist Schwindel. Und das zeigt den massiven Einfluss. Vielleicht ist das auch eine Folge dessen, dass dieser Zweifel uns sozusagen erlaubt hat, ein bisschen bequem zu bleiben und zu sagen, naja gut, solange es noch nicht ganz klar ist. Also man muss ja auch immer fragen, was hat man selber getan und wie ernst hat man es selber genommen, dass so ein Zweifel eben Bequemlichkeit gefördert hat. Ja, ich glaube, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, haben wir sagen zwei Felsen gegen das Boot stoßen. Rammen kann. Das eine ist, dass wir irgendwie so ein bisschen etwas machen, aber viel zu wenig. Das heißt, die Folgekosten, ich rede jetzt nur mal von den ökonomischen Folgekosten, gehen ja dann mittelfristig in die Milliarden und in die Billionen. Das heißt, wenn man mit Rückversicherern spricht, dann sagen die, das ist irgendwann so nicht mehr finanzierbar, das wird uns in eine gigantische Krise bringen. Umgekehrt, grünes Wachstum allein zu entwickeln, wird nicht helfen, wird nicht reichen. Wir erleben es ja immer wieder, dass der Bumerang-Effekt eintritt. Wir haben dann scheinbar Motoren, die weniger verbrauchen, dafür werden die Autos schwerer, schneller, größer. Und der Bedarf wird da weiterhin geweckt und da wird nicht eingeschritten. Mhm. Das heißt, die Frage ist letztendlich ist eine Eigentumsfrage. Können wir mit diesem Eigentumsbegriff losgelöst von der Verantwortung weiter agieren oder müssen wir staatlicherseits möglicherweise irgendwann auch über Einsicht, wenn es mal so weit käme, stärker eingreifen und Wege ergreifen, die eben beispielsweise den Individualverkehr reduzieren, die Carsharing erlaubt, die Benzinpreise eben über eine CO2-Steuer deutlich erhöht. Und es gibt ja jetzt eine Idee für Berlin, eine City-Maut einzuführen. Diese City-Maut soll eingeführt werden, vor allem um Staus zu vermeiden, um Parkplätze also überhaupt wieder zu generieren, dass die Stadt nicht überfüllt ist von Autos, um Feinstaubverschmutzung in der Luft zu reduzieren. Aber da geht es ja letztendlich auch um den Klimawandel. Also könnte zum Beispiel so eine City-Maut, auch wenn sie erstmal auf andere Dinge zielt, aber auf lange Sicht genau dieses eines dieser Mittel sein, das Sie jetzt gefordert haben? Ja, unbedingt. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und das ist für mich eine ganz generelle Frage, den Klimaschutz mit der sozialen Frage zusammenzudenken. Das heißt, nicht nur einfach zu fordern, wir müssen den Individualverkehr in den Innenstädten reduzieren und wir verlangen jetzt wie London, wenn jemand da mit dem Dieselfahrzeug in die Innenstadt reinfährt, muss er ungefähr 20 Pfund zahlen. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, das ist ein kleiner Handwerker, der einfach mit seinem alten Diesel, weil er sich keinen neuen leisten kann, Kunden beliefern will, der geht bankrott. Das heißt, man muss ganz klar sagen, wenn man, und ich finde, es ist richtig, die City-Maut einzuführen, eine CO2-Steuer einzuführen, aber sie muss unter sozialen Aspekten eingeführt werden. Das heißt, die Kernfrage wird sein, wer bezahlt am Ende für den Klimaschutz? Wir haben, nicht nur in Deutschland, eigentlich zu viel Geld. Und wir kommen nicht drum herum, diesen Klimaschutz so einzuführen, dass er akzeptiert wird. Und er wird nur dann akzeptiert, wenn er sozialverträglich eingeführt wird. Das heißt, einige müssen deutlich mehr zahlen. Nämlich die, die mehr haben. Die mehr haben, um andere zu entlasten. Das heißt, wenn jemand dann weiter nach Mallorca fliegen will und dafür dann meinetwegen dann 600 Euro zahlt statt 150, kann er das tun. Aber er wird dadurch natürlich schwer belastet, aber er kann eben woanders Urlaub machen. Und dann muss dieses Geld natürlich auch so investiert werden, was dann eingenommen wird. Das ist genau in Richtung Klima investiert wird. Ja, ich glaube, dass die Kernfrage ist, dass wir auch in Deutschland mit der schwarzen Null nicht weiterkommen werden, dass wir dringend mehr investieren müssen, nicht nur in Klimaschutz, sondern generell auch in Forschung. Und damit müssen wir uns verabschieden von der schwarzen Null. Andres Feil, hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur.